Kundgabe 694. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.12.1938. Voraussage gewaltigen Geschehens. Es ist für euch alle von großem Nutzen, die Worte der Bibel durchzulesen. Und ihr werdet erkennen, dass der Herr sich angemeldet hat zu seiner Zeit. Nicht der Wille des Herrn ist Ursache des kommenden Strafgerichtes, sondern einzig und allein der Wille der Menschheit, der eine fast völlige Lostrennung vom Glauben erstrebt und ein immer tieferes Versinken in die Nacht des Geistes zur Folge hat. Nur um diesem Treiben ein Ende zu bereiten und um noch zu retten, was der Nacht nicht gänzlich verfallen ist, erfüllet der Herr sein Wort. Denn sein Geist ersah die gegenwärtige und die kommende Zeit, und in seiner Güte und Milde ließ der Herr nichts unversucht, um das Strafgericht abwenden zu können. Ein jeder, der zu dieser Zeit auf Erden lebt, wird zuvor hingewiesen werden und kann für sich allein das Gericht insofern abwenden, als er geschützet wird in allen Gefahren von der unsichtbaren Hand des Vaters. So er nur in gläubigem Vertrauen sich diesem zuwendet und somit seine Macht und Liebe anerkennt. Die vielen Ereignisse, die vorangehen, um die Menschen aufzurütteln, werden euch auch anzeigen, dass die Zeit nahe ist. Es wird nicht an einem Menschen die Zeit spurlos vorübergehen. Und der Anzeichen werden viele sein, die den Menschen aus der Lethargie des Geistes erwecken und aufmerken lassen sollen, dass eine ewige Gottheit sichtbar eingreift. Und überall wird der Widersacher seine Hand im Spiel haben und die Menschen aller Orten beeinflussen, nur den Gedanken und Worten der Welt Gehör zu schenken und alles Geistige abzulehnen, denn es sind die Menschen in ihrer Herrschsucht und ihrer Überheblichkeit so überzeugt von ihrer eigenen Stärke und Macht, dass ihnen notgedrungen durch Schicksalsschläge, die abzuwenden, nicht in der Hand des Menschen liegen, der Beweis geliefert werden muss von ihrer eigenen Schwäche und Unzulänglichkeit. Anfangs werden sie wohl auch solche Schicksalsschläge hinnehmen, ohne besondere Rückwirkung auf ihr Denken. Doch die Ereignisse werden sich häufen und selbst die Überheblichen innerlich erbeben lassen, wenn sie ihre Ohnmacht erkennen. Und ein solches Geschehnis bereitet der Herr vor. In das eigenmächtige Walten in Ungerechtigkeit wird er eingreifen und den Menschen erkenntlich seinen Willen äußern. Es werden in dieser Zeit alle erregbaren Gemüter erstarren, denn die Größe des Geschehens ist zu gewaltig, als dass es als Zufall hingenommen werden könnte. Und einer nochmaligen Wiederkehr des Geschehens zufolge werden sich viele aus dem Schlafe erheben und den lichten Morgen der Finsternis des Geistes vorziehen. Und diesen dann das Wort Gottes zu predigen, wird dankbare Aufgabe der Diener Gottes auf Erden sein. Denn nichts geschieht in der Welt ohne Bedacht. Nichts ist dem Wissen des Schöpfers verborgen. Und so wird auch das sichtbare Eingreifen des Herrn nicht ohne Zweck und Sinn, sondern für viele erkennbar die hilfreiche Hand des himmlischen Vaters sein, die zu ergreifen ein jeder sich angelegen sein lassen sollte. Denn die Zeit ist nahe, von der geschrieben steht, in Wort und Schrift. Amen.